Bitteschön. Hallo, guten Tag. Das ist mein Name. Ich bin der diensthabende Arzt heute. Ich kümmere mich um Sie. Wie heißen Sie? Fatma Nurgul. Können Sie bitte für mich Ihre Vor- und Nachname buchstabieren? Fatma mit F-A-T-M-A und Nurgul mit N-U-R-G-U-L. Okay, Nurgul Hanım, so spreche ich Ihren Namen richtig aus? Ja, genau. Okay. Bevor wir über Ihre Beschwerden sprechen, würde ich gerne ein paar allgemeine Fragen über Sie stellen. Wie alt sind Sie? Ich bin 40 Jahre alt. Wie bitte? 40. 40 Jahre alt. Mhm. Ja. Wann sind Sie genau? Tag und Monat, es ist der 1.2.1982. 1.2. 1. Februar 1982. Wie groß sind Sie, Frau Nagel? 1,70. 1,70. Wie viel wiegen Sie? 80. 80 Kilo. Okay. Was kann ich für Sie tun? Was hat. Ja, warum ich hier gekommen bin. Ich habe so eine starke so eine Schwellung im Hals beidseits. Eigentlich ist es erst nicht seit heute oder seit gestern, das ist seit ungefähr 3-4 Wochen. Aber ich habe es auch eigentlich nicht so ernst genommen. Ja? Familienkreuz, die haben mir gesagt, dass ich muss mich jetzt mal beim Arzt vorstellen, und deswegen bin ich hier gekommen jetzt. Okay, dann habe ich mich richtig verstanden, Frau Nögel. Sie haben beidseitig im Hals Schwellungen seit 3-4 Wochen. Es ist länger, seit 3-4 Wochen zunehmender, muss ich sagen. So, seit 3-4 Wochen, so nehmen Sie sich zu. Mhm. Ja, die vergrößern sich langsam, sozusagen. Mhm. Okay. Sind Sie, ich meine, Ihre Schwellungen schmerzhaft oder ohne Schmerzen? Ich spüre fast keine Schmerzen. Mhm. Mit der Untersuchung sehe ich auch ja selbst. Aber würde ich gerne auch fragen, so in Ihrem anderen körperlichen Bereich, in anderen körperlichen Regionen, haben Sie auch die Schwellungen bemerkt? Zum Beispiel im Axillebereich oder im Mammalbereich, Leiste, Hüfte, in Ihrem Bauch? Also genau, ich habe es auch nicht gecheckt, auch nicht kontrolliert, selbst sozusagen. So ein gefühlmäßig habe ich nichts gefühlt, sozusagen, ja. Aber Sie können gerne natürlich untersuchen. Ja. Sie haben gesagt, seit 3-4 Wochen vergrößert sich. Und damals hatten Sie eine Infektion oder etwas Besonderes, Fieber? Ich habe ungefähr vor 6 Wochen so eine Halsschmerzen gehabt mit so einer Entzündung am Ende. Musste ich so ein antibiotisch anbehandelt werden. Habe ich auch gemacht, sozusagen, habe ich auch angenommen. Ich habe damals auch, ich war beim Arzt, der hat es auch nicht angeschaut richtig, ob ich damals diese Vergrößerung hatte oder nicht. Mhm. Ehrlich zu sein, ich nehme das an, dass es auch nach diesem Prozess, was ich damals hatte, alles aufgetreten sind. Mhm. Okay. Welche Antibiotikum haben Sie damals eingenommen? Erinnern Sie sich daran? Ganz genau kann ich nicht jetzt erinnern. Da hat man das verschrieben, so eine Woche, 10 Tage. Eine Woche, 10 Tage, ungefähr haben Sie das eingenommen. Okay. Über Ihre Schwellungen, so sind Sie beweglich oder sind Sie fest, stehende fest? Das kann ich nicht unterscheiden. Das sollen Sie unterscheiden, ob das ist beweglich oder fest. Okay. Wenn Sie Ihre Schwellungen anfassen, so Wie fühlen Sie sich so? Es ist ganz genau rund. Die Grenze sind bestimmt oder unbestimmte Grenze haben die Schwellungen. Oh, Sie fragen sowas sehr fachlich. So genau habe ich nicht angeschaut und auch angefasst, sozusagen. Ich habe es nie gespürt. Ganz normal, es ist ganz okay. So, wie ich gesagt habe, ich werde auf jeden Fall ihn körperlich selbst auch untersuchen, aber kurz vor muss ich auch diese Fragen stellen. Ja, bitte. Ich höre Sie. Machen Sie Okay. weiter ruhig. Okay. Okay. Über die Schwellungen, so habe ich gerade keine Fragen, aber muss ich ja ein paar andere Fragen stellen. Erstmal, so, Sie haben schon gesagt, vor 6 Wochen hatten Sie Halsschmerzen und deswegen haben Sie damals antibiotische Therapie eingenommen. Sie nach der Ja. antibiotischen Therapie, so, haben Sie bemerkt Fieber oder haben Sie bemerkt Fieber oder ja, Nachschweiß. Fieber habe ich damals gehabt, natürlich, Nachschweiß nicht. Davor, als ich gesagt habe, war ich beim Arzt, der hat mich dann untersucht und dann Antibiotika verschrieben, dann habe ich das auch genommen. Aber nach der Behandlung. Okay. Okay. Nach der Behandlung mit dem Antibiotikum, so nachdem der diese ganze Beschwerde mit den so Halsschmerzen beendet wurde, so bis dahin, bis hier, haben Sie Fieber mit unbestimmter Gründe? Ich höre richtig leise, aber ich kann leider. Sie meinen, ob ich hier als ich diese Entzündung hatten vor 6 Wochen, ob ich denn bis jetzt immer noch Fieber habe oder Ja, hatte? genau, Nee, das ist nee, meine nee, Frage. nee, nee, das habe ich nicht. Das war nur kurzfristig unter die laufenden Antibiotika nach 3, 4 Tagen, den Fieber war auch weg, muss ich sagen, ja. Okay. Und sind Sie abgenommen oder zugenommen? Ich meine, in den letzten 6 Monaten? Habe ich abgenommen oder zugenommen? Ich habe es nicht darauf geachtet eigentlich. Ich glaube nicht, dass ich es stark abgenommen habe. Okay, alles klar. Wie ist Ihre Appetitwahrnehmung? In der letzten Zeit auch nicht ganz okay, muss ich sagen. Bin ich so schnell satt, ja, sondern nach 3, 4 Löffeln bin ich satt. Muss ich aufhören. Wie ist Ihre Schlafen? Auch nicht ganz gut. Mache mich jetzt Gedanken. Auch wahrscheinlich dadurch habe ich ein bisschen Schlafstörung. Ab und zu stehe ich auf in der Nacht aber insgesamt ist nicht so schlecht. Das geht. Stört mich nicht. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang? Nee, habe ich auch keine Probleme. Alles klar. Und ich würde gerne über Ihre Vorgeschichte sprechen. Leiden Sie unter einer chronischen Krankheit? Ich meine Hochblutdruck oder Zuckerkrankheit zum Beispiel. Ob ich unter einer Bluthochdruckkrankheit leiden oder Zuckerkrankheit, nee, habe ich auch, ich war. Ich war kerngesund, bin ich auch kerngesund immer noch. Ich denke, ich habe nie Medikamente eingenommen, ab und zu schon, bei Bedarf, aber ich kenne mich nicht mit Erkrankungen, muss ich ehrlich sein. Okay, nehmen Sie regelmäßig keine Medikamente ein, aber bei Bedarf nehmen Sie manchmal die Medikamente. Habe ich richtig Ja, verstanden? während der Regel, wenn man Schmerzen hat, natürlich nehmen wir was ein, aber ansonsten nehme ich Wissen gar Sie, was nichts. nehmen Sie dafür gegen die Schmerzen? So Paracetamol. Okay. In Ihrem Vorgeschichte ist Ihnen so die OPs oder Unfälle bekannt? Was, ich habe es nicht genau verstanden. Eingriff zum Beispiel, so Blinddarmentfernung oder Mangelentfernung. Ob ich ein So. OP, meinen Sie, Ja, ob ich genau, wirklich ein genau. OP hatte? Nee, habe ich auch keine gehabt. Alles klar. Wie ist Ihre Impfstatus so? Sind Sie durchgeimpft gegen die Corona? Ja, sogar geboostert auch. Waren Sie zwischendurch im Ausland? Nee. Fahren Sie Fahrradl? Ab und zu. Seit wann? Seit ungefähr 10 Jahren, aber ich rauche nur so ein, zwei pro Tag, nicht so viel. Trinken Sie Alkohol? Nee. Kein Alkohol. Okay. Nehmen Sie bitte diese Frage nicht unangenehm, aber ich muss diese Frage für meine alle Patienten und Patientinnen stellen. So, ist Ihnen mit den Drogen eine Kontakt bekannt in Ihrem Leben irgendwann? Nee, habe ich nie Drogen genommen. Okay. Ist mir zu viel. Wir sind fast am Ende, aber kurz davor muss ich ein paar Fragen über Ihre sexuelle Leben zu stellen. Sind Sie noch immer sexuell aktiv? Ja. Haben Sie Probleme beim Geschlechtsverkehr? Nee, habe ich gar kein Problem. Haben Sie noch immer Ihre Regelblutung? Ja. Und ist das regelmäßig oder haben Sie Das ist auch Schmerzen oder? regelmäßig. Schmerzen ist halt normal. Ja. Erst 2, 3 Tage, aber danach nicht mehr. Okay. Und über Ihre Familie, leben Ihre Eltern noch? Ja. Sind Sie Die gesund leben. oder leiden Ja, Sie unter einer Krankheit? sind gesund eigentlich, die sind auch kerngesund, die haben nichts. Die Haben nehmen Sie sogar keine Geschwister? Medikamente. Ich habe einen Bruder, der ist ungefähr 30 Jahre alt, der ist auch kerngesund, der hat auch nichts. Alles klar. Und meine letzte Frage wäre, ist Ihnen gegen bestimmte Medikamente oder Lebensmittelallergien bekannt? Nee, ist auch nicht bekannt. Okay, Frau Nguyen, so, ich bin gerade durch mit meinen Fragen. Und haben Sie Fragen für mich oder möchten Sie etwas hinzufügen? Ich habe keine Fragen. Ich will gerne wissen, was ich genau habe und wie können Sie mich damit helfen, damit ich aus dieser Stress rauskommen kann. Ja, das ist nachvollziehbar. Ich kann das total verstehen. So, ich werde erstmal Ihnen körperlich untersuchen und diese Schwellungen selbst sehen. Und danach muss ich Blut abnehmen. Und danach wahrscheinlich gehen wir mit dem Ultraschall und gucken wir, was da steht unter der Haut. Und letztendlich ist es auch ja möglich, dass wir eine Lymphprobe, so Lymphektom, so eine Gewebeprobe von Ihren Schwellungen entfernen können. Aber bis dahin haben wir noch immer Zeit. Wie ich gesagt habe, erstmal muss ich mit der körperlichen Untersuchung und den Laborwerten weitergehen. Und danach so kann ich Ihnen bessere und klare Antwort geben. Okay, gerne. Dann bin ich, das heißt, ich werde aufgenommen und bleibe ich ins Krankenhaus erstmal. Erstmal ja, erstmal ja. Ich möchte noch zur Sicherheit wieder Fragen stellen. Fühlen Sie sich warm, auch wenn das Wetter kalt ist? Nochmal bitte, ich habe die Frage nicht gehört. Nochmal bitte. Fühlen Sie sich warm, auch wenn das Wetter kalt ist? Nicht ganz, aber in der Nacht ab und zu habe ich so natürlich Schweißausbrüche seit ungefähr einer Woche. Aber Aber so ein ganz warm fühle ich mich nicht. Nee. Haben Sie Schluckbeschwerden oder ein Kloßgefühl im Hals? Nee, auch nicht. Haben Sie in letzter Zeit bemerkt, dass Sie Nervosität, Unruhe, Müdigkeit, Konzentrationsschwäche oder haben? So eine Konzentrationsstörung, meinen Sie, ob ich denn in letzter Zeit habe? Ja, natürlich, ein bisschen schon. Durch die Schwellungen macht mich Gedanken und daraufhin bin ich so ein natürliches Mensch und wir reagieren halt darauf und habe ich dadurch ein bisschen Konzentrationsstörung. Ja, okay, danke schön. Sie haben gesagt, keine Stuhlverhältnis, aber leiden Sie irgendwelche unter Durchfall? Durchfall habe ich auch nicht. Auch wieder Verstopfung. Eigentlich habe ich kein Problem mit dem Stuhlgang. Es wurde auch gefragt, ich gehe davon aus. Okay. Sind Ihnen Blässe oder Sitten aufgefallen? Nochmal bitte, was mir aufgefallen? Sind Ihnen Ihre Haut oder Konjunktiva Blässe, Farbänderung? Ob ich eine Farbveränderung in meiner Haut gemerkt habe oder gesehen habe? Nee, habe ich auch nicht. Okay. Alles, das war's. Dankeschön. Wie viel Kilogramm abgenommen? Wie viel Milligramm abgenommen? Keine abgenommen gesagt. Wie viel Milligramm? Habe ich doch, ich glaube, das ist gefragt worden direkt, ob ich Gewichtabnahme habe. Ich habe gesagt, keine große Änderung eigentlich, oder? War ja. Das meine Antwort, ja. Okay. Dankeschön. Schweizer Seenotz? Das habe ich auch beantwortet in der letzten Woche, letzte Woche, ja. Haben Sie Juckreis? Juckreis? Ja. Juckreis? Nee, habe ich nicht. Haben Sie Brustschmerzen? Brustschmerzen? Nee, habe ich auch nicht. Okay. Und Kopfschmerzen? Ja, das sind halt normal. Es ist nicht, dass ich sage, dass ich jetzt wegen Kopfschmerzen ins Krankenhaus gehen muss oder zum Arzt gehen muss. Okay. Vielleicht schon. Atemnot? Auch nicht. Okay, danke. Danke. Okay, ich glaube, haben wir alles gefragt? Keine weitere. So, meine Oberarzt, ich habe heute eine neue Patientin von unserer Notaufnahme aufgenommen. Haben Sie kurz Zeit für mich, dass wir darüber diskutieren können? Sie haben gerade einen Patienten in der Notaufnahme gesehen und Sie haben sie aufgenommen, oder? Mhm, ja, genau. Okay, ja, gerne. Wir können darüber reden. Ja, okay, Fatma Nögel, 40-jährige Patientin, die übergewicht ist. Sie klagte über seit 3-4 Wochen verschlechterte Schwellungen im Halsbereich beidseitig. Sie berichtet, dass sie keine andere... Zunehmende Schwellungen, nicht verschlechterte. Okay, zunehmende. Weil das Verschlechterungswort kann man nicht hier benutzen. Es ist entweder dann Schwellung hinzu oder eine vergrößerte Lymphknoten oder vergrößerte unklare Dignität kann man auch sagen, aber auch wahrscheinlich ist Lymphknoten. Mhm. Ja. Okay. Ich musste ihn auch unterbrechen, ne? Ich muss immer korrigieren. Ja, gerne. So war gerne. Das gewünscht, okay. Gerne. Gar kein Problem. Wie gesagt, aber unsere Patientin klagte über seit 3-4 Wochen zunehmende Schwellungen im Halsbereich beidseitig und die Schmerzen wurde von der Patientin verneint. So diese Schwellungen ist undolent. Undolent, ja. Und sie hat in einem anderen Bereich von dem Körper keine andere oder weitere Schwellungen bemerkt. Und meine Frage wäre so, ob wir eine Auslöser finden können. Und sie hat gesagt, dass sie vor 6 Wochen wegen der Halsschmerzen mit dem Antibiotikum behandelt wurde. Und abgesehen davon kann sie leider nicht über die Beweglichkeit oder Grenze von den Schwellungen uns etwas berichten. B-Symptome wurde von ihr verneint. Sie hat auch, wie gesagt, dass ihr gerade mit eigentlicher Schweißausbruch seit einer Woche hat sie das habe ich nicht gehört. Erwähnt. Oder haben wir uns überreden, kann sein, aber Schweißausbruch, ja. Schweißausbruch. Bis auf Schweißausbruch ohne B-Symptomatik. Bis auf Schweiß. Das heißt, sie hat nur eine von den B-Symptomatik. Ja. Ja, genau. Aber so, sie hat kein Fieber. Zwischendurch ist sie nicht abgenommen. Und die vegetative Anamnese unauffällig und Vorgeschichte mit den chronischen Erkrankungen ist unauffällig. Sie ist durchgeimpft und geboostert für die Corona, gegen die Corona. Und bei ihr ist die Nikotinabusus bekannt. Sie raucht ab und zu. Im Großen und Ganzen können wir sagen, ein Paket ja. Und kein Alkohol, kein Drogen, keine Allergien ist ihr bekannt. Und Familienanamnese ist unauffällig und keine Schluckbeschwerden, keine Müdigkeit, keine anderen Symptome. Okay. Was haben Sie beim Körperuntersuchung erfasst oder gesehen? Das weiß ich nicht. Wir fragen so ein Äthiopisch, ja? Okay. Ich würde gerne was, wenn Sie sagen, dass, was würden Sie zuerst machen, dann fragen wir so allgemein. In diesem Fall. In diesem Fall, so, ich würde weiter, ich würde weiter mit den Schwellungen gehen. So, in diesem Fall haben die Beweglichkeit und die Grenze von den Schwellungen große Wichtigkeit. Und seit 3 bis 4 Wochen. Das heißt, Sie werden die Schwellungen genau anschauen und untersuchen. Das heißt, Sie werden den die Art von der Schwellung genau anschauen, die Lokalisation, auch die Grinse. Das ist das Ihre Aussage, was Sie sagen wollten, oder? Ja, genau. Ja. Was würden Sie dann achten mit sowas, wenn Sie in einer Schwellung haben? Was würden Sie dann genau anschauen? Ob die Schwellungen beweglich sind so, und, oder sind sie fest sind. Und mit der Grenze würde ich gerne gucken, ob sie bestimmte Grenze haben, nämlich so zum Beispiel. Kann man mittels einer Inspektion so eine Grenze auch erfassen oder dafür brauchen Sie einen Ultraschall? Wie bitte? Kann man mittels einer Inspektion, Sie müssen inspizieren, das müssen Sie müssen genau mit dem Hand einfach untersuchen. Ist es möglich, dass man die Grinse von der Lymphknoten mit Hand einfach so erfassen oder so bestimmen, ob die regelmäßig sind oder unregelmäßig sind, ob überhaupt eine Rolle spielt auch, das ist auch was anderes. Das verstehe ich so. Eigentlich, es kommt darauf an, welche körperliche Region, wie wir untersuchen, aber im Halsbereich und insbesondere im Gesicht, so die Lymphknoten oder diese Schwellungen liegt ganz unter der Haut, so in diesem Fall, so kann ich mir gut vorstellen, dass ich das bemerken kann. Sie werden natürlich die Vergrößerung der Art von Schwellung erfassen, aber die Grenze wird schwierig, dafür brauchen Sie Ultraschall. Und das ist auch nicht wichtig bei Lymphknoten. Ja, sagt man, muss man nicht unbedingt, aber dann brauchen Sie dafür Ultraschall. Okay. Was würden Sie noch achten, wenn Sie sowas haben? Ob Sie dolent oder indolent sind. So, Patientin hat schon darüber berichtet, dass Sie undolent sind, aber vielleicht hat sie nicht bemerkt, mit dem Anpassen oder mit dem. Genau. Das ist sehr wichtig. Ob das Tasten schmerzhaftes Lymphknoten sind, wenn man tastet, wenn man drauf genau. Und was wollen Sie noch achten, wenn Sie sowas sehen? Wie Sie aussehen eigentlich so, das wäre ich auch so achten. Ob Sie Rötung haben oder eine bestimmte offene Wunde oder zum Beispiel eine Wunde von so eine Tiere, eine zum Beispiel, das kann auch ja sein. So. Meinen Sie, ob denn Kontakt mit so einer, das jetzt gehen wir Richtung der Ursache, woher kommen können? Ja, genau. Sie wollen den Umfeld Diagnostik nachfragen, ob den Patient zu Hause Katze hat oder ob denn Auslandreise haben sie auch gefragt. Mhm. Ne? Mhm. Drogen haben sie auch gefragt, weil wegen den HIV oder anderer Art von den Infektionsübertragungen. Das haben sie auch gefragt. Die hatten nicht außer den Haustier, haben wir nicht gefragt. Mhm. Das könnte sie nachfragen. Sehr gut. Okay, wie gehen Sie dann um weiter? Sie haben jetzt nach der Untersuchung würde ich erst Blut abnehmen und gucken, ob die Infektionsparameter erhöht sind und ob wir andere Gründe finden können. Aber und bei dann, Anamnese sind wir fertig, bei Anamnese. Haben wir alles gefragt in Anamnese oder gibt es noch, was wir noch fragen sollen? Ja, gerade ist es mir nichts eingefallen eigentlich. Okay, eigentlich, Sie haben alles gefragt. Man kann auch manchmal auch den chronische Erkrankungen, Sie haben eigentlich in Anamnese auch nachgefragt, ob die chronische Erkrankungen hatten oder Tumor gehabt im Leben oder so weiter. Das ist halt, gehört dazu, aber Sie haben vollständig alles gefragt eigentlich. Dann können Sie den Körper untersuchen, haben Sie auch durchgeführt. Und was machen wir weiter jetzt? So, wie gesagt, nachdem die körperliche Untersuchung würde ich gerne erstmal die Blut abnehmen und die Laborwerte gucken. Und dann würde ich erst die unter der Ultraschall diese Schwellungen untersuchen. Und letztendlich würde ich mit der Gewebeprobe, so Nadelbiopsie, so weitergehen. Okay. Sie sind ein sehr schneller Arzt. Sie versuchen einfach, die Sache auch in der Richtung zur Pathologie zu bringen. Aber bevor wir das machen, was würden Sie noch machen? Sie haben einen Halslymphknoten. Wie können Sie dann auf die Entscheidung kommen, dass Sie eine Biopsie entnehmen oder eine Biopsie durchführen? Ob der andere körperliche Teil auch die Schwellungen oder irgendwie andere Schwellungen hat, so würde ich das gucken. Und für mich, ja, das. Okay, in diesem Fall will ich dann so eine Hals-Lymphknoten haben, natürlich, Sie haben voll recht, sondern grafisch würde ich dann nachgehen und anschauen. Dann will ich natürlich eine gesamte Körperuntersuchung, Mittel auch so eine auch nicht so eine Inspektion, sondern auch so eine Palpation, sondern auch dann Richtung Bildgebung. Ja, Sie werden auch eine Röntgen von Lungen durchführen, Sie werden auch eine Ultraschall, so eine Abdominal-Ultraschall durchführen. Einfach, dass man auch die Lymphknoten auch dort sehen oder auch erfassen, was sie ist, sozusagen. Ja. Auch wenn man nichts findet, auch mit dieser Art von Untersuchungen, was würde sie noch machen denn? Würde ich gerne mit der Mammographie weitergehen, weil es eine Frau ist. Schnell. Okay. Ist nicht verkehrt, aber wir sind im Hals jetzt. Ja? Mhm. Bevor wir zum Gynäkologen schicken, welche Untersuchung brauchen wir? Mhm. Ich würde den ANH-mäßig mal vorstellen. Ja? Mhm. Das ist der ANH, Hals-Nasen-Ohrenarzt. Mhm. Das heißt, Sie haben Lymphknoten im Hals, ja? Mhm. Die sind am meisten, der erste Frage kommt, ist es eine ANH-mäßige Sache? Gibt es eine Probleme oben teil, ne? Mhm. Muss man nicht unbedingt direkt zum Gynäkologen schicken, sondern eher, das können Sie machen, ist nicht verkehrt, ja? Dann müssen Sie zum ANH schicken, ob die was im Hals hat, die dann Lymphadenopathie verursacht. Das ist ungewöhnlich, warum? So eine bilaterale Lymphknotenadenopathie sieht man selten nur bei so einer Tumorleiden, ja. Mhm. Zum Beispiel im Sinne von Lymphom. Auch bei gynäkologischen Tumoren, wenn sie auch nicht weiße Lymphknoten sehen, eher so einseitig, ja. Mhm. Aber so eine lymphomartige Erkrankung, dann sieht so aus, ja. Dann sehen sie am meisten so beidseitig, manchmal einseitig, aber eher so beidseitig. Mhm. Okay. Sehr gut, denn weil sie eine Frau ist, dann werden sie auch gynäkologisch vorstellen, ist auch nicht verkehrt, dass man auch die Brusttaste, das müssen Sie auch selbst machen, eigentlich eine Notaufnahme, ja. Wenn Sie so eine Knoten erfassen, dann müssen Sie zum Gynäkologen schicken. Wenn Sie nichts, dann müssen Sie nicht unbedingt. Mhm. Das kann man auch fragen, ob Sie oft zum Gynäkologen geht, so eine Vorsorgeuntersuchung, so ein, was zuletzt gewesen war. Wie gehen Sie weiter jetzt? Wir haben jetzt gesagt, was wir jetzt sagen mussten. Wie gehen Sie weiter jetzt? So, wenn die Laborwerte ist auch normal ist, normalerweise... Laborwerte sind normal. Sie haben gar nichts gesehen im Laborwert. Okay, dann Ultraschall ist auch normal. Ultraschall nehme ich an, Sie haben einen Lymphknoten in der Leber vorne gesehen, aber an für sich bis dahin war unauffällig. Okay. Röntgen ist auch unauffällig. Röntgen ist auch unauffällig. Und die Untersuchung bei der Schwellungen war ganz normal. So keine Was meinst du im Hals? Der hat keine Schmerzen. Mhm. Das ist eine ganz normale Lymphknotenvergrößerung, unklare Sterilität, hat Schweißausbruch. Richtig. Und ja, wie gehen Sie weiter? Mhm. Im Grunde, wenn man fragt. Wie bitte? Im Grunde, die kann jeder auch beantworten. Mhm. Müssen Sie nicht alles beantworten. Wenn jemand dann seine Idee hat, der kann auch beantworten. Mhm. Wir machen so ein. Wir lernen zusammen jetzt. Es geht nicht um Sprache zu verbessern, sondern auch so eine Basis, auch Informationen zu nutzen, zu refreshen. Ja? Mhm. Das ist auch wichtig. Ich würde in diesem Fall, wenn ich so eine Patienten, junge Patientin habe, dann würde ich bei Unklarheit so eine CT durchführen. Ja? Das ist nicht verkehrt. Wenn Sie Lymphadenopathie haben, unklares Genese, anamnestisch, weder Infektion noch andere Ursache zu finden. Und auch wenn ein Ho sagt, ich habe nichts außer der Lymphknoten gesehen habe, dann sage ich, dann mache ich doch eine CT. Ja? Was für CT braucht man hier? So, ob man, sie schwanger ist oder nicht. Nein, für Schwangerschaft brauchen Sie keine CT. Da brauchen Sie nur Ultraschall. Nein, so, ich würde vorher gucken, ob Sie... Ja, das müssen Sie sowieso. Vor dem CT, dann haben Sie das auch gefragt. Okay, eigentlich, da müssen Sie auch den Verhütung auch fragen, wie verhütet sich, ja. Sie haben seine sexuelle Aktivität gefragt, ob sie aktiv ist, ja, aber Sie haben nicht gefragt, wie verhütet sie sich, ja, so Medikamentose oder Spirale oder was weiß ich nicht genau. Das kann man auch fragen. Ja, den Gruppe kommt Hals- und Thorax-CT, das finde ich gut, ja. Das würde ich auch machen. Wenn ich dann Hals-Thorax mache, würde ich dann Abdomen auch machen, ist nicht verkehrt, ja. Dann habe ich alles im Blick. Dann mache ich CT Thorax als Abdomen, weil bei Lymphom ist halt der Standard, was man macht. Da gibt es noch andere, weitere Untersuchungen, aber erstmal, das reicht das aus. Das würden Sie machen. Warum? Weil Lymphknoten im Hals, darum geht dann nicht, Lymphknoten im Hals ist unklar und daher muss man das klären, woher kommt. Und danach, wenn Sie jetzt alles durchgeführt haben, CT Thorax, Abdomen, Hals, und Sie haben jetzt im CT Thorax gesehen, dass die leicht thorakale Lymphknotenvergrößerung hat, auch im Abdomen eine, so eine, zwei, drei Stelle. Dann, was würden Sie machen als nächstes? Jetzt mache ich die Biopsie dann, so, oder? Genau. Ich fühle mich, dass ich jedes Mal mit der Biopsie anrufe, aber... Ja, genau. Sie wollen auf diesem Bereich kommen, direkt zu biopsieren. Wie biopsiert man seine Lymphknoten? Nadelbiopsie. Oder können wir die ganze Lymphknoten entfernen? Genau, das heißt komplett entnehmen des Lymphknoten. Mhm. Das ist besser. Das ist das Beste, was man macht. Mhm. Ja? Weil wenn Sie mit dem Nadel reingehen, Sie werden manchmal gar keine auffällige Zellen treffen, sondern auch nur vielleicht Flüssigkeit. Ja? Mhm. Und daher, man versucht es dann... Extrapassion sagt man das, so eine Extrapassion. Das heißt, sie werden die ganze Lymphknoten mit der Kapsel zusammen rausnehmen und einfach in die Pathologie schicken. Sehr gut. Ansonsten, ich glaube, soweit haben wir alles besprochen. Biopsie haben wir besprochen, Diagnostik. Ich würde jetzt nicht umgehen, welche Art von Tumor, so eine Hodgkin-Lymphom oder Non-Hodgkin-Lymphom, das brauchen wir nicht zu wissen. weil das wird nicht gefragt in der Prüfung. Für euch was zu wissen ist, dass wie man umgeht mit so einer Unklarheit mit dem Pronomen. Ja? Sie haben toll gemacht, anamnestisch. Sie haben so eine, also erstmal so eine Körperuntersuchung, wie man, was man achten muss, und anamnestisch, wie man umgeht mit dem so eine unklaren Lymphknoten, dass man die Grunderkrankungen, ob die eine Grunderkrankung oder Tumorerkrankung hat im Leben, ob das eine Residiv von einer Art der Erkrankung ist oder medikamentose Medikamenteinnahmegeschichte, ob das eine medikamenteinduzierte Lymphadenopathie ist. Reise haben sie gefragt, Lymphstaus haben sie gefragt, Sexualaktivitäten. Das kann man vertiefen, ob sie mehrere Partner haben oder nicht. Das ist auch wichtig zu wissen. Ja, weil das je mehr, desto schlechter, sondern es geht um den natürlichen Sexualinfektionübertragung. Ja, das kann man auch fragen, aber sie haben es erstmal nicht vertieft, aber das ist, was man machen kann. Drogenanamnese haben sie gemacht und Kontakt mit Tieren. Ja, Auslandreise haben sie auch gefragt. Sie haben es toll gemacht, muss ich sagen. Ja, mehr bleibt nichts übrig, was man fragen soll in so einer Frage. Ja, das, was mir gut gefallen ist, richtig muss man sagen, dass ob die Lymphknoten schmerzhaft sind oder nicht. Mhm. Ja, das ist sehr wichtig, das zu unterscheiden. Wenn das eine sichtbare Vergrößerung Lymphknoten schmerzhaft sind, dass die gehen schnell, die wachsen schnell, ja, dann ist es eine Infektionsursache. Da braucht man keine CT. Da sagt man hier, wir sparen von sowas, muss man gar nichts machen. Beobachten wir das, nehmen wir Antibiotika. Und beobachten wir das. Ja, manchmal muss man 6-7 Monate beobachten, ja. Aber wenn das von Anfang an schmerzloses Lymphadenopathie auftritt, sondern beidseitig, das ist dann auffällig. Da muss man dann schon was machen. Okay, Sie haben es toll gemacht, muss ich sagen. Vielen Dank. Ja. Ich glaube, eine Prüfung soll nicht durchfallen. Wenn jemand sich durchfallen lassen, dann die haben bestimmt Feind gegen sie. Hoffentlich nicht.